Und Bernhard fährt im dicken Kombi. Hey! Franz Josef fährt im dicken Kombi. Hey! Ja, lieber Bier in Trier als Wunder im Kuchen. Na, lieber tanze ich mit dir und mein Schäfer Knie. Lieber Bier in Trier als Wunder im Kuchen. Na, lieber tanze ich mit dir und mein Schäfer Knie. Das neueste Kuchen, das neueste Kuchen, das neueste Kuchen. Next time.